Für mich bleibt es immer das Gleiche, weil diese Menschen und die Lebensweise, sie kotzen mich alle verdammt nochmal an. Und falls ich die Schotze mal sehe, dann ramm ich die Klinge in ihre Scheißfressen hinein. Versuch doch zu flüchten und schrei um dein Leben. Ich ergänze mich an deiner Angst. Das Wesen der ewigen Dunkelheit holt dich dann schneller noch ein, als du dir denkst. Vom Teufel geleckte Dämonen vergiften mein Handeln, vergiften mein Sein. Mach dich bereit, dass ich dich töte. Der Verstand ist besessen vom Bösen. Mit dem Messer zerschneide ich dir all deine Sehnen und ziehe die Haut von dem Fleisch. Trenne die Muskeln vom Knochen und reiße ein Loch in den Schädel so weit, dass ich dein Hirn vor mir sehe. Du spürst meine Nähe schon ehe du mich mit den Augen erblickst. Eine düstere Aura, die mich umgibt. Wenn ich bei dir in der Nachbarschaft creep, dann ist es dein Todesurteil. Im Schatten da such ich die Ruhe und warte auf gute Gelegenheit. Mein Verlangen dann endlich zu stillen und gegen den Willen des Herrn werde ich morden und werde noch mehr Opfer erbeuten. In meinem Rausch der Gewalt bin ich gefesselt, gefangen und komme nicht gegen den Drang an, euch alle zu jagen. Und irgendwann kann ich erfüllen, die ganze Menschheit von der Erde zu tilgen. Bis ich mich nicht mehr erkennen kann. Mein Fleisch.